in a sad song. With your Avenger eyes and your cat-like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry. She's glowing. find out what you can't. This is what you got to know. Love you though it didn't show. stehst du nur auf Männer mit Schlips. Ich hab sonst nichts, was ich dir geben kann. Aber blond bin ich, ist das vielleicht nix. Amaretto ist ein geiles Zeug. Ich bin schon lull und lall. Hab keine Ahnung, ob du mich verstehst. Doch du lächelst und mein Herz tut einen Knall. Belladonna, ich lad dich jetzt zum Essen ein. Mangiare, tu capito? Andiamo. Asti Spumante wird es nicht gerade sein. Aber dafür gibt's schon wieder mal Spaghetti. Carbonara e una Coca-Cola. Carbonara e una Coca-Cola. Carbonara e una Coca-Cola. Carbonara e una Coca-Cola.

Programmé.